2 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der radikale Moslem-Prediger Scheich Abdel Rahman hat sich gestern in New York den amerikanischen Behörden gestellt. Er wurde in Haft genommen. Wie von Seiten der Einwanderungsbehörde weiter verlautete, stellte sich der blinde Geistliche vor einer Moschee im Stadtteil Brooklyn. Das Justizministerium hatte angekündigt, der Scheich solle wegen Verstoßes gegen die amerikanischen Einwanderungsgesetze belangt werden. Wie es heißt, gibt es keine ausreichenden Beweise dafür, dass der 55-Jährige in den Anschlag auf das New Yorker World Trade Center verwickelt gewesen sei. Bei dem Attentat im Februar waren 6 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzt worden. Der aus Ägypten stammende Fundamentalist, der offen zum Sturz der Regierung in seinem Heimatland aufgerufen hat, wird auch mit einer Reihe von geplanten Attentaten auf mit neuer Begier. Ich untersuche die Straße mit Stift und Papier. Die Sixler und Gladiator sind wie immer dabei. Hier ist die Botschaft der bionischen 3. Teil 2, Gewalt auf Asphalt. Doch die Verlockung lässt mich ziemlich kalt. Der Schwächere stirbt, während der Stärkere gewinnt. Dies ist Rang und Regel in diesem Labyrinth. Der Unersättlichen, der Gier und Aggression. Doch viele sind Opfer der mentalen Korruption. Excel Dab, der Meinung bin ich auch. Versuchst du zu helfen, hast du ein Messer im Bauch. Sie stehen in Mauerwinkeln, Gassen und Ecken, in Teilen der Stadt, die zunehmend jeden verschrecken. Das Leben im Dschungel ist keine Utopie. Ring frei für die Philosophie. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz. Labile Nerven verlieren. Du musst lernen, den hohen Rang zu hofieren. Schutzgeld, organisierte Unterdrückung, Bedrohung mit Waffen und sonstiger Bestückung führen zum Ziel, um den Willen zu brechen oder einflussreiche Leute mit Geld zu bestechen. Beton schießt empor, grüne Flächen verschwinden. Aggressive Stimmung steckt das heutige Befinden. Konkurrenz, Konkurrenz, Kampf um den Glanz. Sie kämpfen um Kunden für die Repräsentanz. Es ist VWSV, 2 Orgasmen im Jahr. Gierige Leute folgen unmittelbar. Rote Etiketten, Ausbeutung unterbewusst. Für dein Gefühl und deine Jagdlust siehst du den Teufel im Menschengestalt. Dann mach doch bei dir das Gesetz des Dschungels nicht halt. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz des Dschungels. Ich lebe in dem Sektor, der sich Großstadt nennt, wo jede Nächstenliebe in Großstadt uns verbrennt. In diesem Leben wird dir niemals was geschenkt, denn die Menschheit ist am Punkt, wo jeder nur an sich denkt. Es liegt an uns, wir müssen was dagegen tun. Rock, Gladiator, Imperator, so schnell wie ein Monsun, die Macht ist mit unter dem Imperator-Zitat. All die heiklen Themen wurden schon viel zu lang vertagt. Der Alltag, der auf Manipulation basiert, hat mein Wissen noch lange nicht blockiert. Das Gesetz des wilden Dschungels trifft ja haargenau zu. Nur die Starken überleben und ich hoffe auch. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das ist das Gesetz des Dschungels. Das muss so sein. Das Gesetz des Dschungels von den Kölner Hip-Hopern CUS. Und damit begann der zweite Teil des Soundchecks im Deutschlandfunk mit Hip-Hop und Rare Groove Funk aus deutschen Landen. Und nach wie vor mit Rainer Blume am Mikrofon. Weiter geht's mit M. Blue et Moi, die ich ja schon im ersten Teil vorgestellt habe, im folgenden Stück erinnern Sie an den unvergessenen Jazzer Roland Kirk. Dessen Markenzeichen war es, zwei oder drei Saxophone gleichzeitig zu spielen, und inzwischen ist der sowas wie eine Kultfigur bei den Funkjazzern geworden. dran. Ich bin mal LSD. Wir sind LSD. Na toll. Wie willst du denn bitte schon LSD sein? Wir sind einer von LSD. Ich bin Merck. Ich bin von LSD. Wenn einer von LSD. Euch Arschgeigen schicke ich an in die Hölle. Hat euch das Spaß gemacht? Gerüchte werden verbreitet wie eine Epidemie. Doch jetzt ist Schluss mit dieser Hysterie. Denn LSD 93 sind nur Future Rock und Big Ski. Und nicht Otto oder Billy oder Heinz oder Willi. Ich schieße zurück wie eine 9 Milli. Meterkugel, dein Gehirn wird zerfetzt. Wir haben die Schnauze voll von dem ganzen Geschwätz. Dass wir jetzt nicht mehr rappen, sondern nur noch produzieren. Mit wenigen Mitteln willst du Leute manipulieren. Du hast den Nerv, mich zu kritisieren. Doch alles, was du kannst, ist du kopieren und imitieren. Verpiss dich, niemand vermisst dich. Ad finitum, sei realistisch. Du stehst da wie ein Agent ohne Tarnung. Denn wir überfallen dich ohne Warnung. Ohne Warnung. We'll be right back. wenn ihr mir noch einmal in die Quere kommt, werdet ihr die schwärzeste Viertelstunde eures Lebens erleben. Kapiert? Sie. Ja, ja, schon gut. Haut ab. Das war zum Schluss LSD mit Ohne Warnung, eine Abrechnung mit allen Hip-Hopern, die immer nur imitieren. Die Gebrüder Rick, das sind die beiden Macher hinter der Gruppe LSD. Diese beiden Rick-Brüder können für sich in Anspruch nehmen, die älteste deutsche Hip-Hop-Formation zu sein. Schon 1987 haben sie ihre erste Platte rausgebracht, zwei eingefleischte Hip-Hopper, die die Musik im wahrsten Sinne des Wortes leben. Im vorigen Jahr haben sie einen Trip nach New York unternommen, um einen ihrer großen Vorbilder, den Rapper Chaos, persönlich kennenzulernen. Und herausgekommen ist dabei eine gemeinsame Platte, That's the Way We Live. Das muss man gesehen haben. Und Sie werden es gleich sehen, meine verehrten Zuschauer. Sie werden es gleich selber sehen. Einen kleinen Augenblick Geduld. Wir haben eine Störung hier in der Übertragung. Hallo Marseille, ich habe kein Bild. Was ist denn? Wie? Ach so, komm gleich. Ja, danke. Of Flatbush. When I was 10 years old, I realized I was born to be a millionaire. Sitting in my classroom, staring out the window. Fuck what the teachers preaching. I don't need a diploma because I make my money on the street. Pops left at an early age, so at an early age, I made a commitment to save pay. Started out the old fashioned way, sticking a blade to a mother. Go back and say, stick them up. Drop your jewels and while I'm on the floor, don't worry where they land because I'll pick them up. Couldn't learn in school, so I quit school and opened up my own school. I was a teacher and my crew was the pupils. My gun was the license, the blood was the chalk, cause I had no scruples. Cause I died waiting for society to give. That's why I live, how I live, how I live. Niggas are hard. That's why I live, how I live, how I live. Niggas are hard and you can't fuck around. That's why I live, how I live, how I live. And you're in deep shit. Yeah, look at Tyson and Gibbons. And how Val Horn, her sister and mother was living. Now that brother's in jail. And her pussy's still in Hollywood up for sale. Black women talk about black men when they up their ass for a seat in a Benz. White and Puerto Rican women ain't no better. Just a different color and their pussy a little redder. Then they got the nerve to run off statistics. One of every four of us in jail. Bullshit. Bullshit. Mad because I won't give. Fuck you, bitch. That's why I live, how I live, how I live. I don't believe it's true. From head to toe, I love you so. I don't know why, but it has to go. The warm summer breeze, let your hair flow out. And yes, I look to Mars, I'm all to the ground. You got the thing that knocks me down. Your money is like a fling. You got the thing that makes my heart swing. I'm waking up in the morning light. This day must be bright, right? Walking up downtown, spirits high. I feel it in the air, you must go by. You can see it all around. The people have the things I'm talking about. I met my brother, Jersey is my name. Say what's up to him, talking about the baby. Asking what the thing could be. What she possessed makes me high, mind free. Cause she got the thing that makes my heart swing. Right. Oh yeah. Oh yeah. That thing.